Willkommen zu einem neuen Toffer Podcast und dieses Mal im Angebot die Filmkritik zu Black Mass. Ein Film von Scott Cooper, dem Regisseur von Crazy Heart und Auge um Auge. Habe leider beide Werke nicht gesehen, was mir auch im Nachhinein das Bewerten dieser Filmleistung oder dieser Regieleistung ein bisschen erschwert hat, weil ich nicht wirklich ein Verhältnis dazu habe, wie der Herr sonst arbeitet. Jedenfalls in Black Mass geht es um den berühmten Whitey Bulger. Das war ein realer Gangster, der tatsächlich existiert hat in Amerika und dort sehr berühmt wurde als sehr brutaler und heftiger Gangster, der aber auch vor allem mit dem FBI kollaboriert hat. Hier nimmt man auch nicht wirklich was vorne weg, weil das ist der Grundausgang von diesem Film, ist von Anfang an diese Kontaktaufnahmen zwischen FBI und Whitey Bulger. Und dadurch konnte der sich so lange an der Macht halten oder hat so viel Schreckliches getan, weil er vom FBI gedeckt wurde. Das ist so die Grundstory vom Film. Wir folgen eben der Geschichte von Whitey Bulger und was da alles so passiert. Aber wir folgen auch der FBI-Seite und was dort so gemacht wird. Besetzt ist dieser Film außergewöhnlich gut. Also Johnny Depp, Benedict Cumberbatch, Joel Edgerton, Dakota Johnson spielt noch mit aus Fifty Shades of Grey, Jesse Plemons, der aus Breaking Bad vielleicht einigen bekannt ist. Also rundum Kevin Bacon ist noch dabei. Also rundum wirklich eine gute Besetzung. Je länger man nachdenkt, fällt einem noch ein Name ein und noch ein Name. Adam Scott ist dabei. Also wirklich locker 10 namhafte Schauspieler. Und kann man auf jeden Fall schon mal sagen, großes Plus ist dieses Casting. Ich finde, man hat die Leute toll gecastet in der Regel. Joel Edgerton sticht am stärksten heraus. Ist wirklich ein Schauspieler, der ein bisschen übersehen wird oft, weil er einfach ja ein Gesicht hat, was ein bisschen vergesslich ist. Er sieht wirklich sehr allerweltsmäßig aus, aber das hilft ihm, wenn er so ganz allerwelts Leute spielen soll irgendwo auch. Also er wirkt dadurch deutlich realer als eben ein Johnny Depp zum Beispiel, der oft unter Make-up steckt. Was übrigens auch der Grund war, mir Black Mass auch diese Woche noch anzugucken, war eben, um Johnny Depp mal wieder eine Chance zu geben. Ich muss wirklich gestehen, dass ich Johnny Depp in den letzten, 10 Jahren wahrscheinlich schon wirklich gemieden habe, weil er einfach ein Ding nach dem anderen raus hat, was ich wirklich mies finde. Ich habe mir dann am Schluss nicht mehr die Mühe gemacht, das Zeug anzugucken, sondern da hat ein 2 Minuten Trailer gereicht, um zu sehen, oh Gott, das will ich doch nicht schon wieder sehen, sowas. Also, ob das jetzt Mordecai war oder Transcendence oder der 4. Fluch der Karibik-Teil, irgendwann reicht's dann auch mal. Und in diesem Film, im Trailer zu Black Mass, sah das alles mal aus, hey, Johnny Depp versucht's mal wieder richtig, ja. Nimmt sich selbst auch als Schauspieler mal wieder ernst, er lässt die weiße Gesichtsfarbe weg und versucht mal wieder zu schauspielern. Natürlich ist er auch in Black Mass zurechtgemacht, weil Johnny Depp einfach überhaupt nicht aussieht wie Whitey Bulger. Das ist auch die einzige Casting-Entscheidung, die mich ein bisschen wundert, warum man dann nicht vielleicht geguckt hat, einen namhaften Schauspieler zu finden, der ein bisschen ähnlicher dem Whitey Bulger aussieht und dann vielleicht nicht ganz so einen ganz großen Namen wie Johnny Depp. Aber durch diesen Support-Cast ist das ja völlig in Ordnung. Also man braucht ja nicht Johnny Depp vorne dran, wenn man 5, 6 tolle Nebendarsteller hat, die eigentlich sonst auch immer Hauptdarstellerrollen haben. Und das ist das Einzige, was ich ein bisschen komisch finde, dass man so viel dann ins Make-up stecken musste, um ihn anzugleichen. Oder dass man halt gesagt hätte, die äußerliche Komponente ist uns nicht so wichtig, wir wollen einfach nur eine gute schauspielerische Leistung. Aber, trotz allem muss man sagen, Johnny Depp ist endlich mal wieder gut in dem Film. Es ist ein toller Schauspieler, der damals, das klingt so ewig lang her, aber früher wirklich gute Rollen genommen hat und toll gespielt hat. Und eben nur so in seit Fluch der Karibik kam er auf diesen Trip, ich mache jetzt einen Kommerzfilm nach dem anderen und nichts Ernsthaftes mehr. Er hat früher auch immer mal wieder kommerzielle Dinge gemacht, aber er hat immer wieder gewechselt zwischendurch. Und das hat einfach aufgehört mit Fluch der Karibik und nun endlich nimmt er mal wieder sich selber auch ernst, so hat man das Gefühl, und spielt eben Whitey Bulger, diesen kriminellen Untergrundboss, spielt er auch wirklich gar nicht schlecht. Also natürlich wirkt er ein bisschen deplatziert durch diese ganze Make-up-Geschichte. Also immer die Kontaktlinsen waren das, was mich am meisten gestört hat, dass er so komische, stechende Augen hat, was aber nicht im Verhältnis zum Rest der Welt passt. Also alle anderen Menschen sehen einfach sehr normal aus. Und in diesem Film sind ein Haufen Leute irgendwo die Bösen. Also man würde jetzt meinen, er ist ja der Obergangster-Boss und deswegen ist er der Schlimme in dem Film. Ganz ehrlich, ich fand andere Leute sogar unsympathischer als ihn. Also er ist natürlich, er ist widerlich und er ist auch wirklich furchteinflößend in manchen Szenen, wie er sich verhält, weil er so unberechenbar ist. Aber ich hatte deutlich mehr Hass auf die FBI-Seite, die eben mit ihm kollaboriert, um rauszufinden, wie man einen anderen Teil der kriminellen Organisation in Boston ausschaltet. Und das war eben gespielt von Joel Edgerton, der John Connolly, so hieß dieser FBI-Agent damals. Und diese Figur, oh mein Gott, das hat er so gut gespielt, dass ich ihn wirklich die ganze Zeit erwürgen wollte. Ich wollte ihm die ganze Zeit eine reinhauen, immer wenn dieser FBI-Typ und seine Kollegen drankamen und wie er so ganz platt und ohne wirklich sich Mühe zu geben eigentlich Dinge durchsetzt und auch Dinge kaschiert, nur weil er eben meint, Loyalität wäre ganz, ganz wichtig, auch Loyalität dann von einem FBI-Agenten gegenüber einem Gangsterboss, was mir als Motivation für die Figur gereicht hat, aber was einen natürlich trotzdem wütend gemacht hat, obwohl man auf der anderen Seite einen Massenmörder sitzen hat, der auch wirklich regelmäßig irgendwo Leute erschießen lässt oder selbst Leute erwürgt oder irgendwas oder wehrlose Frauen bedroht auf eine Art und Weise, die wirklich eklig war. Trotzdem ist der FBI-Teil dieser Geschichte und diese FBI-Agenten waren für mich die deutlich unsympathischeren, weil Joel Edgerton wirklich so eine subtile Dummheit in seine Figur legt, aber auch dann wieder so eine grenzenlose Naivität. Das war wirklich nicht schlecht gespielt. Also Joel Edgerton ist für mich auch der diesen Film deutlich mehr geführt hat irgendwie. Auch wenn es eigentlich um Whitey Bulger geht. Es gab keine klare Hauptfigur, weil beide viel behandelt wurden, aber die interessantere Story war für mich lustigerweise die des FBI-Agenten. Obwohl bei der Story von Whitey Bulger natürlich deutlich mehr heftige Dinge passiert sind, also eben Morde und solche Geschichten. Aber was man noch sagen muss, und das ist auch noch eine Aussage, die man allgemein zu dem Film machen sollte, ich weiß nicht genau, wie authentisch es ist. Angeblich ist er nicht so weit weg davon, was wirklich damals passiert ist. Aber was man klar sagen muss, der Film selber will auch, meiner Meinung nach, das FBI als Schurken darstellen. Also Whitey Bulger ist der Massenmörder und das ist keine Frage, dass der so ist, aber der ist in seiner Art und Weise sehr konsequent und ja fast schon ehrlich, muss man sagen. Also das ist kein Spoiler, ganz am Anfang vom Film wird wirklich Whitey Bulger vom FBI eben von John Connolly kontaktiert und man bietet ihm diese Partnerschaft an, dass er eben machen darf, was er will, wenn er ihnen hilft, andere Gangster zu kriegen. Und Johnny Depps Figur, Bulger, antwortet ganz klar, das muss klar sein, ich werde niemanden verraten von meinen Leuten, ich werde niemandem schaden, der mir nahe steht. Punkt. Und das sagt er ganz offen und das wird auch so akzeptiert als Bedingung. Und natürlich macht er das dann auch. Warum sollte er irgendwem schaden, der ihm noch nützen kann? Und er bringt sie natürlich nicht wirklich weiter in den Ermittlungen. Und in der Hinsicht ist Whitey Bulger deutlich korrekter und ehrlicher, sagen wir mal. Nicht korrekt, aber ehrlicher als die anderen Figuren des Films. Und John Connolly, der FBI-Agent, lügt sich natürlich durch alle Ecken des Films. Ich hatte mich auch ein bisschen an Departed erinnert gefühlt, wo dann eigentlich auch DiCaprio, der auf der Gegenseite steht, also für die Gangster arbeiten muss, auch wenn er ein Guter ist, der sympathischere auf jeden Fall ist, obwohl er auch brutale Dinge tun muss, im Gegensatz zu dem eigentlichen Cop, der aber dann kriminell ist. Also Matt Damons Figur in Departed und Joel Edgertons FBI-Agent waren für mich schon, da waren gewisse Parallelen da zwischen diesen beiden Figuren und wie sie auch mit ihrem Privatleben umgehen. Also da wahrscheinlich ist Departed vielleicht auch von dieser Geschichte inspiriert, auch wenn es ein Remake ist von einem asiatischen Film. Aber vielleicht hat man sich dann auch ein bisschen Bezüge auf diese Handlungen genommen, weil das eine sehr berühmte Geschichte ist und da ziemlich viel auch hochgekommen ist. Also man hat ziemlich viel erfahren über diese Geschichte des Whitey Bulgers und konnte das deswegen ganz gut recherchieren. Ja, und ein letzter großer Pluspunkt für den Film ist natürlich einfach allgemein die Story. Also die Geschichte des Whitey Bulger und des FBI und wie die ihm eigentlich verholfen haben, dazu so groß zu werden, wie er wirklich dann war. Das ist eine richtig interessante Geschichte. Also ich hatte auch gehört, dass er auch mit Damon noch ein weiteres Projekt mit diesem Thema geplant hatte. Jetzt ist nicht sicher, ob das wirklich weitergemacht wird, weil eben bereits dieser Johnny Depp-Film erschienen ist. Aber diese Geschichte, ich würde mich auch gerne weiter damit beschäftigen. Also es ist eine sehr interessante Story und wenn auch nur, sagen wir mal, 50% von dem, was im Film passiert, wirklich so passiert ist, dann ist es einfach filmreif ohne Ende. Also das, was da für Dinge passieren und dann letzten Endes angeblich auch so passiert sind, das ist extrem. Also es ist eine super spannende Geschichte, die einfach zum Zuschauen super ist. Also mich hat wirklich jede Szene in dem Film interessiert, kann ich sagen. Aber jetzt kommen wir leider zu den negativen Punkten. Die Grundstory ist interessant. Aber dafür kann ja der Filmemacher nichts. Er hat sich eine gute Sache ausgesucht, eine gute Geschichte. Oder der Drehbuchschreiber. Aber man macht leider nicht so viel draus. Also das Drehbuch ist geschrieben von Chas Butterworth, der auch das Drehbuch jetzt zum neuen Bond Spectre geschrieben hat. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Aber er hat zum Beispiel auch Fair Game geschrieben, ein guter Film meiner Meinung nach. Aber er hat natürlich auch ein paar Sachen drin in seiner Filmografie, die nicht so der Hammer waren. Aber eben, ich habe jetzt mit ihm keinen direkten Vergleichspunkt außer Fair Game, wo ich sagen kann, ob der sonst besser dran ist oder nicht so gut oder was auch natürlich auch immer der Einfluss vom Studio ist. Jedenfalls, finde ich, macht man aus der Story nicht so viel, wie man machen könnte. Also der Film lässt einen nicht wirklich einsteigen. Also es gibt leider keinen emotionalen Bezug zu irgendeiner Figur. Es liegt natürlich auch irgendwo daran, dass das irgendwo alles Bösewichte sind in dem Film. Aber das hat Goodfellas trotzdem geschafft oder eben auch Departed. Und so, wo es viele negative Figuren gibt, aber selbst diese negativen Figuren kann man irgendwo verstehen. Auch wenn man sich nicht mag oder so, kann man verstehen, woher das kommt. Und das ist hier irgendwie schwierig. Man versucht schon zu erklären, was die Motivation der Figuren ist. Und das ist auch nicht unbedingt das Hauptproblem, aber es fehlt einfach ein emotionaler Handlungsbogen. Also es steigert sich auch nichts. Der Film verläuft und verläuft und verläuft. Und auch das große Finale ist dann nicht so groß oder nicht dramatisch oder... Und das fällt einem schwer zu glauben, dass das in Wirklichkeit auch so überhaupt nicht dramatisch war, weil, naja, es ist eine unglaublich spannende Geschichte und da ist wirklich viel passiert. Und es ist schade, dass man dann da drehbuchtechnisch und auch regietechnisch nicht so was wirklich Packendes draus machen konnte. Wie gesagt, das ist eine spannende Story, aber das liegt für mich nicht daran, was der Drehbuchautor daraus gemacht hat oder die Regie. Die Story war einfach spannend, man konnte sie gar nicht spannend machen. Es ist einfach, wenn es um Gangster geht und um Korruption bis hoch in die Regierungskreise, das ist einfach interessant. Auch der restliche Film ist einfach sehr durchschnittlich, also so wie auch die Handlung nicht sehr spannend ist, aber auch nicht schlecht erzählt, so ist auch der Rest des Films. Also die Kamera ist alles solide, auch die Musik, aber nichts sticht heraus als, wow, das ist wirklich einer der besseren Filme dieses Jahr oder der stärkeren Filme. Es ist ein sehr vergessenswerter Film, also man merkt sich nichts aus diesem Film wirklich. Es gibt ein, zwei Szenen, die sind ganz gut, aber der Rest ist so eine Masse, ein Brei und man vergisst es letzten Endes wieder, denke ich. Und auch in diesem Sinne kann ich da nicht unbedingt eine klare Empfehlung raussprechen. Die Story an sich, wenn euch das interessiert, da gibt es sehr viele Berichte und Sachen, die ihr nachlesen könnt. Natürlich auch jetzt im Sinne dieses Kinostarts gibt es natürlich aktuelle Berichte auch von Spiegel und ähnlichen Seiten, die euch darüber berichten, was Whitey Bulger gemacht hat und was da wirklich los war. Und es ist eine absolut spannende Geschichte und ich hoffe auch, dass man dieses Thema nochmal aufgreift und eine andere Verfilmung draus macht, die vielleicht ein bisschen intensiver einfach ist oder ein bisschen mehr Führung hat in sich, weil hier ist einfach ein bisschen, es gibt kein klares Ziel, es wird eine Szene nach der anderen einfach erzählt und man bekommt nie das Gefühl, dass es jetzt wirklich ernster wird als vorher. Am Anfang wird das nämlich ein paar Mal so, dass man denkt, oh, jetzt kommt gleich ein richtiger Hammer. Und dann bleibt der aber irgendwie aus. Es ist ein brutaler Film, es werden Leute ermordet, es wird gelogen und sonst was, aber es fehlt einem so eben dieses Aufbauen der Spannung und diese Konsequenzen von Handlungen existieren nicht wirklich. Und das ist einfach ein bisschen schwierig, da dann einzusteigen. Es ist ein Film, der einen einfach ein bisschen außen vor lässt und einfach eher sehr nüchtern seine Szenen runterbricht und einfach sagt, und dann ist das passiert, und dann ist das passiert, und dann ist das passiert. Das war's. Und in diesem Sinne keine klare Empfehlung für Black Mass. Ich bin froh, dass Johnny Depp aber sich Mühe gegeben hat und wieder ganz ernsthaft mal als Schauspieler auftritt. Auch der restliche Cast, Joel Edgerton, auch Jesse Plemons war toll in dem Film. Ist auch ein Schauspieler, der natürlich bisher nur die Nebenrollen hat, aber da glänzt der wirklich. Ich finde den richtig gut, auch seit Breaking Bad schon. Und bin gespannt, was der noch so alles macht. Der ist ja auch in The Program momentan drin. Oder noch zwei, drei Filme dieses Jahr. Also gute Besetzung. Tolle Story, sehr interessant, aber leider als Drehbuch und auch Film nicht so umgesetzt, dass der Zuschauer wirklich mitfiebern kann oder richtig beteiligt ist. Man bleibt sehr außen vor. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal beim nächsten Toffer auf Podcast.